Am 2. September gab der Direktor des Homöopathischen Instituts von Myanmar, Thin Thun, eine Stellungnahme ab. Darin betonte er, Präsident Kim Il-sung habe am 9. September 1948 die DVJK, die die Interessen aller Koreaner vertrete, gegründet. Und das sei ein nationales Ereignis gewesen, das bei der Gestaltung des Schicksals des Landes und Volkes große Umwälzungen gebracht habe.